Erster im zweiten Jahr von König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, sprach Gott durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Sohn Sealtils und Statthalter von Juda, sowie zu Josua, dem Sohn Josadaks und Hohenpriester. Zweiter Gott, der Herr, sagt, die Menschen behaupten, dass die Zeit, um den Tempel Gottes zu bauen, noch nicht gekommen ist. Dritter aber Gott sprach erneut durch den Propheten Haggai. Vierter ist es denn die richtige Zeit für euch, in euren schönen Häusern zu wohnen, während mein Haus, der Tempel, in Trümmern liegt. Fünfter deshalb sagt Gott, der Herr, denkt darüber nach, wie es euch geht. Sechster ihr habt viel gesät, aber wenig geerntet. Ihr esst, werdet aber nicht satt, ihr trinkt, habt aber nicht genug. Ihr zieht euch an, aber es ist nicht warm genug, und wer arbeitet, bekommt Lohn, der in einem kaputten Beutel verschwindet. Siebter Gott, der Herr, sagt noch einmal, denkt darüber nach, wie es euch geht. Achter geht in die Berge, holt Holz und baut den Tempel, damit ich Freude daran habe und geehrt werde, sagt Gott. Neunter ihr habt viel erwartet, aber es gab nur wenig. Was ihr eingebracht habt, habe ich weggeweht. Warum ist das so, fragt Gott, der Herr. Es ist wegen meines Hauses, weil es in Trümmern liegt, während jeder von euch sich um sein eigenes Haus kümmert. Zehnter deshalb gab der Himmel keinen Tau, und die Erde brachte keine Ernte hervor. Elfter ich brachte Dürre über das Land und die Berge, über die Ernte, den Wein und das Öl und alles, was auf dem Feld wächst. Auch über die Menschen, die Tiere und alles, was sie mit ihrer Arbeit verdienen, kam die Dürre. Zwölfter da hörten Serubabel, der Sohn Sealtils, und Josua, der Sohn Josadaks, der Hohepriester, sowie das ganze Volk auf die Stimme Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, die Gott ihm gesagt hatte. Das Volk bekam Ehrfurcht vor Gott. Dreizehnter dann sprach Haggai, der Bote Gottes, mit der Botschaft Gottes zum Volk, ich bin mit euch, sagt Gott. Vierzehnter und Gott weckte den Eifer von Serubabel, dem Sohn Sealtils und Statthalter von Juda, und den Eifer von Josua, dem Sohn Josadaks und Hohenpriester, sowie den Eifer des ganzen Volkes. So kamen sie und begannen die Arbeit am Tempel Gottes, ihres Herrn. Fünfzehnter dies geschah am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr von König Darius.